wir es ernst nehmen. Aber sofort. Also ist das ein Benehmen. Man muss sich schämen, in einem Fort. Bisschen jeden zweiten Mann schaut mit solchen Augen an. Und ich sag an jedem dann, zuerst sieh sie und dann küss sie und dann hasst sie und dann lass sie. Nein, rosa, rosa, rosa ist das Benehmen. Wer's will's kann's nehmen. Aber sofort. Ich hab so viel Unglück bei den Frauen. Ich brauch nur schauen und hab sie schon am Hals. Dann möcht ich sie herzlich gern verstoßen, wenn sie sich lassen, doch bleib's mir jedenfalls. Diesmal bin ich ganz entsetzt und mein Herz ist abgewetzt, denn wohl das Erschütterndste kommt jetzt. Mein Rosa, Rosa, Rosa ist das Dämmen. Wer's will's kann nehmen, aber sofort. Also ist das ein Benehmen. Man muss sich schämen, in einem Fort. Bisschen jeden zweiten Mann schaut's mit solchen Augen an. Und ich sag an jedem dann, zuerst sieh sie und dann küss sie und dann hasst sie und dann lass sie. Mein Rosa, Rosa, Rosa ist das Benehmen. Wenn's will's kann's nehmen, aber sofort. Bisschen jeden zweiten Mann schaut's mit solchen Augen an. Und ich sag an jedem dann, zuerst sieh sie und dann küss sie und dann hasst sie und dann lass sie. Meine Rosa, Rosa, Rosa ist das Benehmen. Wenn's will, es kann nehmen, aber sofort.